Es ist 7:05, jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt. Und das kommt von Simone Gutbellett. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Sie sollen Kriegswaffen ans organisierte Verbrechen verkauft haben. Gestoppt wurden die beiden Verdächtigen von Spezialeinheiten der hessischen Polizei. Demnächst müssen sie sich vor dem Darmstädter Landgericht verantworten. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den insgesamt 3 Angeklagten unter anderem vor, mit Sturmgewehren und Maschinenpistolen gehandelt zu haben. Der Jüngste ist 39, der älteste Angeklagte 75 Jahre alt. Bei einer Waffenübergabe nahmen Spezialkräfte 2 der 3 fest. Zusätzlich geht es um mögliche Drogendeals. Ein Angeklagter soll in Kolumbien 31 Kilo Kokain bestellt und vor Ort in bar bezahlt haben. Zu einer Lieferung nach Deutschland sei es dann aber nicht gekommen. Marc Wilhelm, Darmstadt. Im Ernstfall braucht die Bundeswehr Verstärkung. Deshalb hat Verteidigungsminister Pistorius jetzt ein Konzept für einen neuen Wehrdienst vorgelegt. Unter anderem sollen junge Männer einen Fragebogen ausfüllen müssen, in dem sie angeben, wie geeignet und bereit sie für einen Wehrdienst wären. Einige von ihnen werden dann zur Musterung eingeladen. So sollen jedes Jahr mindestens 5000 zusätzliche Rekruten gewonnen werden. Knöllchen-Machtwort aus Karlsruhe. Der Halter eines Autos ist nicht automatisch der Täter, wenn das Auto falsch geparkt wurde. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Damit gab es einem Mann Recht, der 30 Euro Bußgeld fürs Falschparken zahlen musste. FFH-Reporterin Soita Sowali. Ein Auto hat auf einem Parkplatz in Siegburg länger geparkt als erlaubt. Ob es der Halter selbst war, ist unklar. Er hat sich nicht dazu geäußert. Trotzdem musste er das Knöllchen zahlen. Zu Unrecht, wie er meint. Und das sehen auch die Verfassungsrichter so. Sie sagen, es gab keine weitere Beweisaufnahme, nur ein Foto von dem Auto. Und das sei nicht ausreichend, um den Halter auch als Täter zu identifizieren. Auch dass der Beschuldigte schweigt, dürfe nicht gegen ihn gewertet werden. Wo kommt die denn her? Im südhessischen Biblis ist laut Gemeinde beim Hochwasser letzte Woche eine exotische Riesenschildkröte an Land gespült worden. Zu sehen auch auf Bildern bei uns in Web und App. FFH-Reporter Florian Stendebach. So schwer wie 10 Milchtüten und groß wie ein menschlicher Oberkörper ist die Schildkröte. Das Hochwasser hatte sie an einen Deich geschwemmt. Helfer fanden sie und alarmierten einen Tierretter. Der sagt mir, gerade weiter südlich in Rheinland-Pfalz gäbe es ein echtes Schildkrötenhabitat. Die seien dort ausgesetzt worden und würden sich im warmen Rheinwasser wohlfühlen, bedingt durch Industrieabwasser. Die Schildkröte wird nun erstmal im Tierheim bleiben. Florian Stendebach, Biblis. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer, die A3 Frankfurt-Köln zwischen Frankfurter Kreuz und Mönchhof-Dreieck, 4 Kilometer Stau wegen eines kaputten Autos auf der rechten Spur. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Homberg-Ohm und Alsfeld-West, eine ungesicherte Unfallstelle, fahren Sie da besonders vorsichtig. Und A44 Dortmund-Kassel zwischen Zierenberg und Kassel-Bad Wilhelmshöhe ist ein kaputtes Fahrzeug auch nochmal auf der linken Spur. Und die A661 Oberursel-Egelsbach zwischen Frankfurt-Ost und Offenbach-Taunus-Ring, 3 Kilometer Stau wegen eines brennenden Autos. FFH, das Wetter. Im südlichen Hessen ist es klar und nett. Im Norden gibt es Regen hin und wieder. Nachts kommt Nebel auf und die Temperaturen sinken auf 4 Grad. Morgen auch wieder mehr Sonne im Süden und Wolken im Norden bei 17 bis 21 Grad.